Auf dieser Höhe von Mühlacker stehen erwartungsvoll viele Tausende begeisterte Männer und Frauen. Es steht hier die SA und der Stahlhelm. Es ist ein herrlicher Abend eines sonnigen Vorfrühlingstags. Unser Blick schweift über fruchtbares schwäbisches Land, das bereit liegt, die neue Saat aufzunehmen. So wie nun der Bauer den Samen aussät, so soll auch diese Flaggenhissung im symbolischen Sinne fruchtbar werden. In dem neu zu bauenden Reich.